Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Dresden, den 25. November 93. Fast möchte ich über das Ausbleiben deiner Briefe besorgt werden. Wäre deine und deiner Frau Gesundheit fester, so würde es mir leichter werden, lange ohne Nachricht von dir zu sein. Von mir hättest du schon lange wieder einen Brief, wenn dein Aufsatz über das Erhabene nicht gewesen wäre. Ich brüte über allerhand Ideen, die er bei mir erweckt hat, aber ich will dir sie lieber in ihrer rohen Gestalt mitteilen, als diesen Brief noch länger aufschieben. Ich bin mit dir ebenso wenig in den Prinzipien einverstanden als mit Kanten. In den Resultaten treffen wir wieder zusammen und vieles, besonders über die Darstellung des Paters, ist mir aus der Seele geschrieben. Aber ich glaube, dass du mit Kant bei Entwicklung des Begriffs vom Erhabenen die Wirkung auf Menschen, die sittlicher Begeisterung fähig sind, mit der Sache selbst verwechselst. Kant endigt seine Untersuchung des Schönen und Erhabenen bei dem Zustande des Subjekts, der diese Erscheinung begleitet. Jenseits dieser Grenzen behauptet er, sei nichts zu finden, aber wie, wenn sich durch Kants eigene Bemühungen an einem andern Orte ein Weg zeigte, um zu dem Objektiven des Schönen und Erhabenen zu gelangen, wie, wenn die Kategorien der Dürrefels wären, aus dem sich dieser lebendige Quell herausschlagen ließe. Die Kategorien erschöpfen alle Erfordernisse der Bestimmtheit einer Vorstellung nach Stoff und Form. Der Stoff einer Vorstellung sind die Merkmale des Objekts. Diese Merkmale werden wahrgenommen. A, wenn wir das Objekt einzeln betrachten, Qualität. B, wenn wir es in Verbindung mit anderen Objekten betrachten, Verhältnis. Diese Verbindung ist A, subjektiv, Vergleichung, Quantität, B, objektiv, Ineinanderwirkung, Relation. Die Form der Vorstellung ist die Art der Verbindung ihrer Bestandteile zu einem Ganzen. Diese Verbindung geschieht A, mit dem Bewusstsein von Selbsttätigkeit, Dichtung im weitesten Sinne, daher die Vorstellung des Möglichen. Der Stoff ist gegeben, die Form erdacht. B, mit dem Bewusstsein des Auffassens eines äußeren Eindrucks, Stoff und Form sind gegeben, Erkenntnis im weitesten Sinne, das Wirkliche. Die Qualität wird wahrgenommen, A, durch Vergleichung des Objekts mit anderen äußeren Objekten, B, durch Vergleichung des Objekts mit einem inneren Objekte, das die Einbildungskraft aus gegebenem Stoff zusammengesetzt, dem Ideale. Dies ist die Schätzung des Objekts nach den Idealen, a, des subjektiv Guten, Nützlichen, Angenehmen, b, des objektiv Guten, Vollkommenen, Schönen. Ebenso die Quantität, das innere Objekt, womit das Gegebene verglichen wird, ist der Maßstab der mittleren Größe, die wir uns von mehreren Erfahrungen von Objekten, die unter eben diesen Begriff gehören, abstrahiert haben. Was über diesen Maßstab ist, nennen wir groß. groß, was unter ihm ist klein. Der Maßstab hängt von den Erfahrungen des betrachtenden Subjekts ab, daher das Relative in den Urteilen über Größe. Eine Größe, die jeden denkbaren Maßstab übersteigt, ist unendlich. Was uns als unendlich erscheint, heißt erhaben. Bei der Relation gibt es einen eben solchen Maßstab der mittleren Kraft, der aus mehreren Erscheinungen von Objekten gleicher Gattung abstrahiert wird, daher die relativen Begriffe von Stärke und Schwäche wie Größe und Kleinheit. Das Unendliche der Kraft übersteigt jeden denkbaren Maßstab und ist die zweite Klasse des Erhabenen. Die Kraft wird uns nur durch den überwundenen Widerstand anschaulich. Daher erscheint das dynamisch Erhabene, wenn ein unendlicher Widerstand besiegt wird. Das Erhabene der Kraft ist a. physisch, Übergewicht über unendliche Naturkräfte, b. intellektuell, Herrschaft des Geistes über denkbaren Stoff von unermesslichem Umfange. Dieses ist wieder teils theoretisch, teils praktisch, c. moralisch, Sieg des Willens über die Reize der Sinnlichkeit. Leidenschaft und Charakter können, ohne Beziehung auf Moralität, als Naturprodukte ein physisch erhabener Gegenstand sein. Die Wirkung der Größe und Kraft in der Anschauung auf das betrachtende Subjekt ist von dessen Selbstgefühl abhängig. Fühlt es sich klein, so ist sie niederschlagend, fühlt es sich groß, erhebend. Das erhebende Gefühl nennen wir Begeisterung, aber diese ist nicht, wie Kant ohne Beweis behauptet, auf die Sittlichkeit eingeschränkt. Es gibt auch eine heroische Begeisterung, die von der Sittlichkeit unabhängig ist. Kants Theorie auf die Kunst angewendet, scheint ihren Wirkungskreis zu beschränken, indem dabei auf die heroische Begeisterung nicht Rücksicht genommen wird. Auch hat das Furchtbare eben die Wirkung auf ein Subjekt, das der sittlichen Begeisterung fähig ist, welche Kant als Kennzeichen des Erhabenen angibt, und gleichwohl dürfen doch diese Begriffe nicht verwechselt werden. Genug für heute, damit der Brief nur fortkommt. Hat der neue Herzog von Württemberg etwa einen guten Einfluss auf dich oder deine Familie? Dein Körner.